Domian, das 1Live-Talkradio 0800 5678 111 im WDR-Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Das für heute Nacht vorgesehene Thema, die Schattenseiten der Prostitution, das verschieben wir auf Donnerstag. Wir haben heute ungewöhnlicherweise für Dienstag eine freie Themennacht. Und ich sage zu euch, biete euch an, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Und die Adventszeit hat nun endlich auch bei uns Einzug gehalten. Ich habe unsere alljährliche Weihnachtsdekoration herausgeholt. Hier einen kleinen Schneemann. Und der darf jetzt bis Weihnachten hier vor meinem Schild stehen. Vor dem 0800 5678 111 Schild. Erster Anrufer heute Nacht ist Christian. Und Christian ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Grüß dich, Domian. Hallo, Christian. Grüß dich. Na? Na? Bisschen aufgeregt. Um was geht's? Ja, mehr oder weniger schon ein bisschen zum Thema von morgen. Und zwar ging es bei mir auch um die Prostitution, aber eher die positive Seite. Mhm. Und zwar habe ich mit 15 mein erstes Mal gehabt. Und aber nicht in einem Bordell? Doch, in einem Bordell. In einem Bordell? In einem Bordell, ja. Hey, mhm. Wie kam das denn? Ja, es ging darum, ich habe früher mit 11 Jahren, hatte ich ein schlechtes Erlebnis gehabt mit einem älteren Herrn. Mhm. Ich wurde sexuell misshandelt. Mhm. Und ja, dann bekam ich dann halt so mit Mitte 14 meine erste Freundin. Mhm. Und naja, wie das so ist, dann ist man ja da ein bisschen verklemmt, ne? Ja. Und naja, sie wollte dann halt nach einer Zeit und ich wollte nicht. Mhm. Und eben wegen der schlechten Erfahrung, dadurch ja. Warst du sehr verspannt und blockiert? Ja, genau, ja. Ganz genau. Und das habe ich dann halt meinem besten Kumpel mal erzählt, was mir da passiert ist und dass ich da halt so jetzt nicht klarkomme. Mhm. Und naja, er meinte dann, ja, das Milieu kennt er so ein klein wenig schon, er hat das schon zweimal gemacht. Mhm. Und er sagte, ja komm, ich nehme dich mal mit hin. Wie alt war der Freund damals? Er war 17. Der war 17. Der war 17. Ja. Und er sagte dann, ja komm einfach mal mit, das habe ich da halt getan. Mhm. Und naja, dann hat er mich dahin eingeladen. Mhm. Und ich bin mitgegangen. Ich dachte auch erstmal, da kommen wir jetzt gar nicht rein, oder? Aber eine großzügige Einladung, ne? Ja, ist eine großzügige Einladung. Mann. Ja, eben, kommt man da als quasi Kind noch rein, als Jugendlicher? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Wir sahen schon relativ erwachsen aus. Ja. Ich dachte, Probleme gibt das bestimmt, aber mhm. Gar nicht. Also du kamst schon so mit deinen 15 Jahren so als ja, 16, 17 ja, rüber. Man musste sich dann die Haare natürlich noch besonders stylen und so. Ja. Und naja. Jedenfalls hat er mich dann eingeladen ja. Und wir sind dann da rein und ja. Hatten, dann kamen dann fünf Mädchen dann und dann durften wir uns einen von aussuchen. Du musst doch irrsinnig aufgeregt gewesen sein. Aufgeregt, da sagst du was. Ja, dagegen ist die jetzige Aufregung gar nichts. Ja, frag mich nach Sonnenschein. Und die haben dich kleinen Bengel auch wirklich ernst genommen? Die haben uns ernst genommen, ja. Ja. Er hat sich einen ausgesucht, ich habe mir einen ausgesucht. Ja. Wir sind dann jeweils auf ein Zimmer. Einzeln, ja. Genau. Und sie fragte mich dann halt, was ich wollte. Und da habe ich dann gesagt, dass ich halt früher so eine schlechte Erfahrung hatte. Achso, du hast gleich mit offenen Karten gespielt. Ich habe mit offenen Karten gespielt, genau. Nicht schlecht. Mhm. Also hast du nicht den großen Macker raushängen lassen? Nein. Also heute ist ja schon mein 10. Mal heute. Und nein. Hey Puppe, lass mal kommen oder so. Nein. Das nicht. Nein. Ja, wie hat denn die Prostituierte darauf reagiert, nachdem du ihr diesen ernsten Hintergrund erzählt hast von deinem Besuch? Ja, ich habe jetzt auch erzählt, dass ich dann mit der Freundin nicht so klarkomme. Mhm. Das war ein wirklich richtig liebes Mädel, kann ich mir gar nicht so vorstellen, wie sowas in den Bereich da reinkommt. Ja. Und ja, sagte, sie konnte das verstehen und meinte sie nur, leg dich auf das Bett, versuch einfach zu genießen und wenn dir was nicht passt, dann sag Stopp und dann machen wir das. Und dann hat sie es ganz sanft und einfühlsam gemacht. Genau. Und war das dann, hat sie dich nur mit der Hand befriedigt oder hat sie auch wirklich mit dir geschlafen? Die hat auch mit mir geschlafen. Hat mit dir geschlafen. Und wie war das dann hinterher, als du rausgingst, als es fertig war, als es vorbei war? Ich kam erst ein bisschen doof, also irgendwie gekränkt, weiß ich nicht. Aber dann wurde es irgendwie immer besser und... Warum? Lass mich fragen, warum gekränkt? Man kam sich immer so vor, ja, was habe ich da jetzt eigentlich getan in seinen 15 Jahren? Ja. Naja, ich habe da sogar meiner Mutter dann erzählt. Das war dann schon so eine lustige Angelegenheit. Aber bist du denn nicht rausgegangen und hast gesagt, wow, sowas? Oder war doch eher das schlechte Gewissen den ersten Tag oder die ersten Stunden noch vorherrschend? Ja, die ersten 5 Minuten, dann haben wir dann noch mit den 2 Mädchen haben wir noch was getrunken. Ja. Und ja, dann waren die erstmal die 5 Minuten so richtig, ich bin jetzt ein Mann so. Genau, ja. Und wo wir dann da rauskamen, dann kam man sich dann halt so vor, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Ein bisschen schmutzig auch, das Gefühl. Ein bisschen schmutzig, ganz genau. So, was hat die Mama gesagt? Ja, ihr habe ich das erst so eine Woche später erzählt. Ja. Dann sage ich, hör mal, die sagte immer, ich hätte mit meiner Freundin schon, weiß ich nicht wie oft. Und habe ich ihr jetzt auch erzählt, was ich da früher erlebt hatte. Und sie konnte das nachvollziehen. Und sie hat dann mehr oder weniger drüber geschmunzelt. Ja. Deine Mutter wusste das auch nicht, dass du von einem älteren Mann sexuell missbraucht worden bist? Bis dahin nicht, nein. Du warst 11 Jahre, als das passiert ist? 11 Jahre. Wer war das? Das war mehr oder weniger Nachbar, 2 Straßen weiter. Ist das einmal passiert? Über 20 Mal. Über 20 Mal? Über 20 Mal, ja. Was musstest du mit dem Mann machen? Er hat halt mit mir gespielt, wie er wollte. Mhm. Und ja, er hat mich dann so geführt, dass ich bei ihm auch einiges machen musste. Mhm. Er hat dich aber nicht vergewaltigt. Doch. Das auch. Mhm. Das auch, ja. Da muss deine Mutter doch aus allen Wolken gefallen sein, als du ihr das erzählt hast. Ja, so genau habe ich ihr das nicht erzählt. Ich habe das dann einem Jugendamtbeauftragten, bei dem ich dann schon etwas länger bin, habe ich das dann mal erzählt und... Ist der Sache nachgegangen? Es läuft zur Zeit, weil ich habe es ja auch erst vor 2 Jahren so ein bisschen gecheckt und... Den Nachbarn gibt es noch bei euch? Den gibt es noch und ich bin jetzt mit meinem Beauftragten hier am Überlegen, den noch nachträglich anzuzeigen. Mhm. Aber das muss für deine Mutter doch auch eine ganz schwierige Situation sein, diesen Mann zu sehen und zu wissen, dass dieser Mann ihren Jungen so geschändet hat. Das ist schon wahr, ja. Aber ich sag mal so, meine Mutter ist eher so nicht so der rednerische Typ. Sie sagt dann immer eher, so versuch es einfach zu vergessen, ändern kann man es nicht. Mhm. Ich meine, du hast jetzt ein gutes Erlebnis mit einer Prostituierten gemacht. Mhm. Du hast gerade gesagt, eigentlich war dieses Mädel viel zu schade, weil sie so nett war. Ja. Aber was meinst du, wie viele nette Prostituierte es gibt? Viele. Viele, absolut viele. Das kann man kann nicht sagen, dass jemand, der als Prostituierte arbeitet, ein schlechter Mensch ist oder nicht halt das wirklich nicht. Also nun hast du dieses Erlebnis gemacht und das hat dich sexuell irgendwie auf seitdem läuft es richtig. Also. Glaubst du denn, dass du dennoch so alles in dir überwunden hast, was auch an seelischen Schäden angerichtet worden ist? Nein, das nicht. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, das kann man nicht vergessen machen. Mhm. Ich sag nur so, das war für mich so eine Sache, dass ich wieder Spaß daran finden konnte. Mhm, ja. Hast du deiner Freundin das auch erzählt, dass du bei einer Prostituierten warst? Dieser Freundin nicht, nein. Der erste nicht. Den nachträglichen, ja. Dann, ja. Weil die hätte das wahrscheinlich damals nicht verstanden, ne? Mhm. Das. Genau. Du sagst, dass du jetzt irgendwie noch einen Menschen vom Jugendamt, einen Betreuer hast, oder? Ja, genau. Du bist aber nie in einer psychologischen Betreuung gewesen. Nein, bin ich nicht. Würdest du das wollen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann damit umgehen. Man denkt zwar halt öfter mal so ein bisschen drüber nach, aber ich weiß nicht so recht. Mhm. Also ich finde, wenn du das Gefühl hast, dass dich das dennoch zu sehr belastet, was davor gefallen ist, und verständlich wäre das nach 20 Mal, fände ich das völlig in Ordnung, legitim und nachvollziehbar, wenn du sagen würdest, ich brauche Hilfe von außen. Mhm. Ich meine, dann hast du einen guten Ansprechpartner, der dir dann auch weiterhelfen kann, nämlich der Mann vom Jugendamt, der die entsprechenden Psychologen oder Ärzte auch kennt. Mhm, das stimmt. Auf jeden Fall ein gutes Erlebnis für einer Prostituierten, die dir wirklich... Vielleicht noch mehr geholfen hat als ein Psychologe, ne? Zumindest in dem Moment. Ja, das stimmt. Ja. Nichts gegen die Arbeit der Psychologen, aber das war schon einleuchtend, was du jetzt erzählt hast. Ja, ich weiß. Ja, Christian. Mhm. Das war interessant. Ja. Ich wünsche alles Gute. Okay, dir auch. Und ich fände es gut, wenn der Mann angezeigt würde. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Darf ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, bitte leg auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, vielen Dank, tschüss, ne? Ihr Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111 und wir hatten ja ein Thema heute vorbereitet, wenn ich Das hatte ich gestern gesagt, die Schattenseiten der Prostitution, das verschieben wir auf Donnerstag. Donnerstag heißt unser Thema Schattenseiten, die Schattenseiten der Prostitution. Und heute haben wir eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft ganz einfach an. Oder faxt mir unter 0800 5678 110. Inge begrüße ich herzlich. Inge ist 70 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Inge. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Luft holen. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und zwar geht's um meine große Tochter. Mhm. Wie alt ist die? Die ist jetzt 52. Mhm. Nee, 50 ist sie. 50? Ja, 50 ist sie. Ja. Und ich habe noch einen älteren Sohn, der ist 52. Mhm. Und ich habe zu ihm seit Jahr und Tag keinen Kontakt mehr. Zu dem Sohn? Weil er... Den Sohn. Ja. Weil er ständig im Gefängnis ist. Mhm. Und er hat mich immer so geschlagen, dass ich im Krankenhaus lag. Die eigene Mutter? Ja. Mhm. Habe ich schwere Gehirnerschütterung, hab Platzwunden und... Ist er im Moment auch im Gefängnis? Nein, momentan ist er draußen. Weswegen ist er so immer wieder im Gefängnis? Was stellt er sonst noch so an? Er hat angestellt. Diebstahl und Einbruch und Autoklauen und alle solche Sachen. Du hast gerade gesagt, eigentlich wolltest du über deine Tochter reden. Ja. Jetzt war es so, das letzte Mal, wie er aus dem Gefängnis kam, hat er ja keine Unterkunft mehr gehabt. Ja. Er stand regelrecht auf der Straße. Ja. Und meine Tochter hat mich gebeten, ich soll meinen Sohn aufnehmen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Nachdem was vorgefallen war? Erst einmal habe ich Angst vor ihm, was vorgefallen ist. Mhm. Sag ich, und du weißt, warum er mich geschlagen hat. Warum hat er dich geschlagen? Der hat meine kleine Tochter mit 14 Jahren vergewaltigt. Aber nicht die Tochter? Nein, eine andere. Noch eine andere Tochter. Ich habe 8 Kinder. 8 Kinder, ach so. Mhm. Ja. Also 9 hatte ich, eine ist 56, 96, der sich aufgehängt hat. Ja. Und, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, ich nehme ihn nicht auf, ich habe Angst vor ihm. Mhm. Und seitdem redet sie kein Wort mehr mit mir. Sie blockt vollkommen ab. Nur weil du, was heißt nur, also weil du gesagt hast, nein, ich will den Sohn nicht aufnehmen. Ich nehme ihn nicht auf, ich habe Angst vor ihm. Wann solltest du ihn aufnehmen? Wie lange liegt das jetzt zurück? Wann ist er rausgekommen? Das liegt jetzt 4 Jahre zurück. 4 Jahre? Und 4 Jahre ist Sendepause zwischen deiner Tochter und dir? Ja. Deswegen? Ich habe alles versucht. Ich habe einen Brief geschrieben unter Tränen. Mhm. Ich habe am 14. November zu Geburtstag gehabt, da habe ich ein E-Mail geschickt. Ja. Habe ich geschickt, obwohl du mit mir keinen Kontakt haben willst, aber ich wünsche dir alles Gute. Und keine Reaktion? Keine Reaktion. Kein Dankeschön, gar nichts? Gar nichts. Hm. Der Sohn, hast du mit dem auch Kontakt in den letzten 4 Jahren irgendwie gehabt? Nein, gar nicht mehr. Und du weißt auch nicht, wo er geblieben ist, nachdem er dann aus dem Gefängnis rauskam? Der soll angeblich in Amberg wohnen, habe ich erfahren. Ja. Aber das ist kein Thema, er ist aus deinem Leben verschwunden. Er ist weg, ja. Ja. Hm. Er hat mich damals zusammengeschlagen, weil ich ihn angezeigt habe, wegen meiner kleinen Tochter. Und du warst relativ schwer verletzt durch das Zusammenschlagen. Ja, sicher. Jetzt versuch mir doch mal zu erklären, darüber wirst du jahrelang jetzt nachgedacht haben. Ja, sicher. Was in deiner Tochter vorgeht? Eigentlich, so wie du mir das jetzt geschildert hast, muss doch jeder Mensch auf der Welt Verständnis haben für dich. Ja. Dass man sagt, nee, das ist doch richtig, wie die Inge sich verhalten hat. Ja, sicher. Warum ist sie so drauf? Will sie das? Ich, keine Ahnung. Und sie weiß ja, was damals auch passiert ist. Ja, sicher weiß sie das. Sie weiß, dass er ihre Mama geschlagen hat. Ja. Krankenhausreif geschlagen hat. Ja. Und sie weiß, dass er die kleine Schwester vergewaltigt hat. Ja. Warum hängt sie denn so an diesen Mann? Warum nimmt sie ihn so in Schutz? Ja, keine Ahnung. Und dann hat sie ihn aufgenommen, weil er keine Bleibe hatte. Mhm. Und nach 4 Wochen hat sie ihn selber rausgeschmissen. Mhm. Und dennoch hat sie sich nicht irgendwie besonnen? Und dennoch hat sie sie anruft und sagt, Mama, hör euch zu, es war ein Fehler von mir oder sonst was. Sag mal, hast du mir gerade erzählt, dass du sehr viele Kinder hast. Ja. Wie stehen die anderen denn zu dem Fall? Ja, die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Aber die haben mit dir Kontakt und die verstehen dich? Ja, meine anderen Kinder alle. Mhm. Und die können das sich auch nicht erklären, warum die Schwester sich so verhält. Die haben auch Kontakt zu ihr. Ja. Zu der großen Schwester. Aber stehen auch vor einem Rätsel. Die stehen vor einem Rätsel, warum sie so ablockt. Wie hat denn deine Tochter damals reagiert, als dein Sohn dich zusammengeschlagen hat, als dein Sohn die kleine Schwester vergewaltigt hat? Was hat sie, diese Schwester, denn da gesagt? Ja, da war die Hölle los. Am liebsten hätte sie ihn umgebracht. Mhm. Weißt du, Inge, dann kann die Tochter, so leid es mir tut für dich, aber dann kann sie wirklich, hat sie irgendwie einen Riss in der Schüssel. Ich muss es mal so ernsthaft sagen. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen und habe auch kein Verständnis. Du bist eine alte Frau von 70 Jahren. Du bist die Mama. Und der ist so viel Schlimmes passiert. Und da muss man Verständnis dafür haben, dass du so entschieden hast. Ich finde es richtig, dass du so entschieden hast. Ja. Und 4 Jahre dann keinen Kontakt zur eigenen Mutter zu haben, finde ich so hart und so unmenschlich und so. Und meine andere Tochter, wenn sie zu ihr auf Besuch geht und fängt das Thema von mir an, blockt sie vollständig ab. Und war denn das Verhältnis zwischen dir und dieser Tochter früher auch schon eher ein bisschen angespannt? Oder? Nein, ein Bombenverhältnis gehabt. Mhm. Also man weiß gar nicht, was passiert ist. Nein, ich stehe vor einem Rätsel. Das Schlimme ist, glaube ich, jetzt für dich, dass du gar nichts machen kannst. Nö. Du hast jetzt eine E-Mail geschrieben zum Geburtstag, darauf kommt auch wieder nichts. Auch nicht. Weihnachten wird sie sich wahrscheinlich auch nicht melden. Nein, zum Muttertag und zum Geburtstag gar nicht. Da kann man eigentlich nur sagen, gut, dass du noch andere Kinder hast. Und gut, dass du zu denen Kontakt hast. Zu denen habe ich allen Kontakt. Und schlimm, dass deine Tochter sich so verhält. Und du kannst nichts machen, Inge. Nein, kann ich auch nicht. Das ist eine traurige Sache, die du einfach jetzt für dein Leben so akzeptieren musst. Ja, das muss er halt mit sich bringen lassen. Ich meine, ich bin jetzt schon 70. Ich weiß ja gar nicht, wie lange mir der Herrgott das Leben noch schenkt. Ich bin auch nicht mehr die Gesündeste. Ich habe immer gearbeitet für meine ganzen Kinder. Ich habe mich 76 scheiden lassen und bin bei 7 Kindern noch arbeiten gegangen. Heute bin ich natürlich kaputt auf die Knochen. Ja. Ich war immer eine gute Mutter. Also ich sag dir von meiner Warte aus nochmal, dass ich richtig finde, was du gemacht hast vor 4 Jahren. Ja. Ohne Diskussion, da müssen wir gar nicht reden drüber. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, dass du leider das wohl akzeptieren musst, schlucken musst, wie deine Tochter dich behandelt. Genau. Sei froh, dass du die anderen hast und halt dich an die anderen. Inge. Ja, mach ich auch. Alles Liebe und alles Gute von mir, für dich. Dankeschön, Jürgen, und alles Gute an dem Team. Dankeschön, Inge, ich richte aus. Klasse. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Martina ist bei mir. Hallo Martina, 45 Jahre alt. Ja, hallo. Und was geht's bei dir? Ja, ich rufe an wegen diesem Licht, was der Typ vor einigen Wochen da gesehen hat über seinem Bett während des Erdbebens. Ja. Da hattest du gestern schon einen Anruf. Domian hat bei euer Team hat mich auch versucht, gestern anzurufen. Das hat weite Kreise gezogen. Immer solche Themen. Ja, und ich hatte da schon letzte Woche einen Fax am Mittwoch und am Freitag habe ich das dann auch versucht und bin durchgekommen. Jetzt bist da aber war hier. Die Sendung ausgefallen. Jetzt bist du aber hier. Also, ja, jetzt bin ich hier. Zu diesem Phänomen. Bin ich trotzdem. Ja, zu diesem Phänomen. Was möchtest du erzählen? Ja, pass auf. Ich denke mal, der Typ war bekifft. Der hat also auf einer ganz anderen Ebene war er schon erhoben, einer Ebene des Leichtseins, des positiven Denkens und sowas. Und er sagt ja, er war glücklich und zufrieden und ist ins Bett gegangen und Erdbeben hat ihn überhaupt nicht gestört. Martina, kurzer Vorschlag. Ich fasse mir eben noch mal kurz zusammen für die Leute, die damals nicht zugehört haben. Also es war ein Anrufer vor einer Weile bei mir, der erzählte, dass er im Bett lag. Er hatte vorher auch gekifft, das hatte er zugegeben. Mhm. Und dann sah er über dem Bett eine Lichtkugel, eine Lichterscheinung. Mhm, genau. Und da habe ich zu ihm gesagt, Junge, du hast ein bisschen zu viel geraucht. Dann sagt er, nein, meine Frau oder Freundin, die neben mir lag, die völlig nüchtern war und ein rationaler Mensch ist, hat es auch gesehen. Mhm. Und das war während eines Erdbebens. Wir hatten und sagst du noch, was siehst du da? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Genau, ganz genau. Und das hat ihn dann dazu verleitet, dass er ein grünes Männchen am Bettende gesehen hat. Ja. Und für mich ist dieses Licht der Schutzengel, den er sehen konnte. Den konnte er aber nur deswegen sehen, weil er eben halb bekifft war. Ja. Den hätte er sonst nicht gesehen. Das war dieses Leichtigkeit, das waren die Gedanken, die... Wir wollen mal nicht Werbung machen, dass man durch Kiffen die Schutzengel sieht. Nein, durch Kiffen nicht. Das kannst du auch im Alkohol, das kannst du auch ganz normal, wenn du esoterisch denkst. Wenn ich esoterisch denke? Ja, esoterisch. Also ein Schnäpschen, ein Pfeifchen oder esoterisch denken? Oder esoterisch denken, ja, einfach und dann sehe ich positiv denken. Positiv denken heißt... Ich habe ihn noch nie gesehen, meinen Schutzengel. Nein, du... Ich kiffe aber auch nicht, ich trinke schon mal ein Gläschen Wein, zugegebenermaßen, aber sehe ich ihn auch nicht. Ja, aber du hast ihn vielleicht auch noch nicht so gebraucht. Ja. Beim Erdbeben braucht man vielleicht mal einen. Ja. oder beim Unfall und so. Du erinnerst dich in deinen Sendungen vorher, es waren viele Leute, die ihre Schutzengel hatten. Ja. Obwohl die Situation schon erlebt habe in meinem Leben, wo ich immer so im Nachhinein gedacht habe, da war bestimmt ein Schutzengel, ja, weil es so haarscharf gut gegangen ist. Ja, guck mal, aber dieser Typ, der hat auch nicht an Schutzengel geglaubt. War in seinem bekifften Zustand, hat er auch nicht an Schutzengel geglaubt. Aber du glaubst dran. Dass es Schutzengel gibt schon. Siehst du denn deinen? Nee, Schutzengel nicht, dass man beschützt ist. Ja, du glaubst... Ja, wenn du esoterische Bücher liest, dann wirst du dieses auch so finden. Ja. Du kannst dich durch esoterische Bücher darüber schlau machen. Ich bin kein Esoteriker, würde ich nie sagen. Ja, aber meine Frage an dich, hast du deine Schutzengel schon mal gesehen? Nein. Brauche ich noch nicht. Ich brauchte ihn noch nicht. Achso, also du meinst, also erst in dem Moment, wo man ihn braucht, sieht man ihn. Genau. Am besten ist noch, wenn man bekifft ist oder ein Schnäpschen getrunken hat. Ich trinke nicht, ich kiffe nicht. Also ich trinke schon mal ein Glas Wein, ich bin auch mal ein bisschen leichter drauf. Ja. Aber ich denke vor allen Dingen positiv. Und dieses grüne Männchen ist das, was er sich eben halt vorgestellt, wo andere Leute den Schutzengel sehen. Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern. Mit dem grünen Männchen hat die Frau das denn auch gesehen, die Freundin? Nee, das habe ich auch nicht so ganz geschnallt, aber es ist völlig egal. Ja. Ich will dir nur was sagen. Ich glaube, dass es eine vierte Dimension gibt. Das denkt ja jeder. Du hast gestern auch so ein Beispiel gesagt, da hatte ja auch eine Anruferin, die hat genau zu diesem Thema angerufen. Ja. Deswegen kam auch gestern ein Anruf bei mir, den ich leider dann nicht entgegengenommen habe, aber ich wusste sofort, dass ihr das seid. Du hast ja, die vierte Dimension ist die Zeit. Mhm. Ist eigentlich klar. Mhm. Aber die Gedanken sind die einzigen, die diese Zeit wahrnehmen können. Mhm. So, jetzt wollen wir kein esoterisches Seminar hier. Nein, das habe ich nicht aus Büchern, das habe ich mir selbst. Logisch. Ich glaube nicht nur an die vierte Dimension, sondern ich glaube, das ist noch 10 andere. Ja, pass auf, Gedanken. Ganz einfach. Es gibt doch Gedanken. Mhm. Du kannst mit Gedanken in die Vergangenheit gehen, was du noch weißt aus deiner Vergangenheit. Ja. Du kannst mit Gedanken in die Zukunft gehen. Du planst auf deinen Tag, morgen mache ich dies oder du sagst auch, gleich gehe ich auf die Toilette oder gleich gehe ich meine Zähne putzen. Mhm. In dem Augenblick weißt du schon, dass du gleich Zähne putzen gehst. Gut. Und Esoteriker können sich so weit in die Gedankenwelt einsetzen, dass sie, wenn sie, also positiv denkende Menschen, Esoteriker sind. Müssen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ja, ich kann in eine Welt reinversetzen, wo sie Dinge sehen, schon vor sich sehen, die andere nicht sehen. Nicht nur Wünsche, sondern richtig Vorstellungen und die paar Dinge passieren. Gut, also, These war jetzt, als Rückblick auf den Anrufer von ein paar Wochen, das war der Schutzengel und der Schutzengel taucht irgendwann auf unter bestimmten Umständen, wie du es gerade beschrieben hast. Danke für deinen Anruf und alles Warst Gute. Warst du so schnell? Dass du ihn nicht sehen musst, deinen Ja, darf ich noch mal eben ganz kurz nur sagen, du solltest mal eine Themensendung zur Esoterik machen. Ja. Ja. Schöne Idee. Ich nimm's zur Kenntnis und ich hätte sonst noch ganz kurz was zu einer anderen gesagt, aber wenn du meinst, dass du jetzt von der Sendung, ich habe mit deinem Team auch schon so lange gesprochen. Martina, ich danke herzlich für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ne? Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Schutzengel. Das Thema begleitet uns wirklich schon seit Jahren immer wieder in der Sendung. Dass Leute anrufen und sagen, ich habe den Schutzengel gesehen. Eine Zuschauerin hat ja meinen Schutzengel hier auch schon mal stehen sehen. Der hatte auch noch so einen lustigen Namen, den habe ich jetzt vergessen. Vielleicht aber auch nicht. Bernd, 49 Jahre alt. Herzlich willkommen. Ja, hallo Domian. Hallo Bernd. Was ist dein Thema? Mein Thema, das passt eigentlich zu der Sendung von letzter Woche. An diesem Tag hat sich mein Leben verändert. Ja. Und zwar habe ich vor 9 Jahren ziemlich schwere Darm-OP gehabt. Mhm. War zufällig sowieso gerade im Krankenhaus wegen einer anderen Sache, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Danach 6 Wochen Koma, seitdem habe ich einen künstlichen Darmausgang und mein Leben ist halt nicht mehr so wie vorher eigentlich. Habe ich schon ein paar Mal überlegt, eigentlich bin ich gestorben damals. Ne? Mhm. Also, was hat sich jetzt ganz gravierend für dich verändert seit dieser schweren Operation und dem Koma, das du erlebt hast? Ganz gravierend, zuerst mal arbeite ich seit der Zeit nicht mehr. Ich war 1,5 Jahre krankgeschrieben, bin seitdem berentet. Mhm. Mein Aussehen hat sich ziemlich verändert. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Mhm. Meine Haare sehen total anders aus. Ich hatte früher ziemlich krause, lockige Haare und sind inzwischen total glatt. Warum, wie kommt das? Durch die Medikamente hat mir irgendjemand erklärt. Ja. Ich bin 6 Wochen, ich bin ja künstlich ernährt worden und alles mögliche an Drogen in mir rein. Du hast so eine Stimmt mit deiner Stimme auch irgendetwas nicht? Ja, das habe ich einem Kollegen von dir schon erzählt. Ich bin damals ja auch 6 Wochen intubiert, also künstlich beatmet gewesen. Ja, ja. Und da sind irgendwie die Stimmbänder verletzt worden. Ich konnte circa 2 Monate überhaupt keinen Piep sagen. Und Logopäde hat mich dann so ein bisschen wieder zum Reden gebracht. Ist aber heute noch, das hört sich eigentlich verraucht an. Ich bin zwar ein Raucher, aber... Ja, es hört sich so wirklich, verraucht vielleicht oder... Ja. Also das heißt schwere Darmoperation, künstlicher Darmausgang. Richtig. Und all die Probleme, die damit verbunden sind, das kann man sich ja schon vorstellen. Und die Stimme ist auch noch ruiniert dadurch. Ja, richtig. Du hattest vorher eine ganz andere Stimme, als du jetzt hast. Nicht nur die Stimme, mein Aussehen und irgendwie mein ganzes Leben ist ruiniert seitdem. Diese Darmoperation, was war das denn eigentlich? Der Darm ist porös gewesen. Das ist Colitis ulcerosa, nennt sich das. Mhm. Ich lag vorher in der Hautklinik wegen, ist ja egal, und hatte 2 Tage schon ziemlich Durchfall und die hatten das irgendwie auf die Infusion geschoben, weil das hätte auch sein können. Ne? Mhm. Und dann bin ich irgendwo im Krankenhaus, ich weiß nicht mehr wo, da vielleicht im Café oder so, zusammengeklappt und dann gleich als Notfall in den OP gebracht worden, irgendwie 12 oder 14 Stunden OP. Du sagst ja, der Darm war porös. Kann man das so ganz, ganz profan übersetzen? Der Darm ist geplatzt? Richtig. Der Darm ist geplatzt. Der ist im Körper geplatzt. Das heißt, alles in Ausscheidung ist in den Bauchraum. Ach du lieber Gott. Also höchste Lebensgefahr. Höchste Lebensgefahr. Die Ärzte haben gesagt, wäre irgendwie eine Riesensauerei gewesen. Ne? Das alles sauber zu machen und so. Jetzt hast du seitdem einen künstlichen Darmausgang. Richtig. Den man auch nicht zurückverlegen kann mehr. Jein, würde ich sagen. Ich habe... Morgen, Donnerstag, einen Termin in der Spezialklinik. Ja. Und die haben mir vor Jahren angeboten, das zurückzulegen. Allerdings habe ich keinen Dickdarm mehr, der ist entfernt worden. Mhm. Und die Ärzte hier bei uns im Ort haben mir davon abgeraten. Sie meinten, ich hätte die Wahl zwischen Pampers und dem Beutel. Ne? Und dann nehme ich natürlich über den Beutel, da riecht man wenigstens nichts. Ne? Achso, das würde bedeuten, weil du keinen Dickdarm hast, dass du permanent ausscheidest? Ja, das und das ist flüssig halt. Ne? Und dass der Schließmuskel nicht funktioniert oder dass es immer rauslaufen würde quasi? Das ist das andere Problem mit dem Schließmuskel. Das würde dann überprüft werden. Morgen in dem Krankenhaus, die haben dann Gerät dafür, wo man es mit überprüfen kann. Der ist allerdings auch seit 9 Jahren stillgelegt und nicht trainiert. Ne? Aber dennoch finde ich es gut, wenn du hinfährst. Ja. Ne? Es kann ja sein, dass im Laufe der Jahre die Medizin eine Entwicklung gemacht hat. Und vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, die für dich einen Fortschritt darstellen würde oder vielleicht eine Erleichterung. Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Insofern, aber du bist ja auch schon entschieden, dorthin zu fahren. Da muss ich dich ja gar nicht überzeugen. Die Motivation dafür war eigentlich, dass ich seit einigen Jahren, seit einer Stomarevision, die hier im Ort gemacht wurde, dass ich seitdem Schmerzmittel brauche. Ich habe 3,5 Jahre Morphium bekommen, bin inzwischen auf normalen Medikamenten. Valeron ist aber auch ziemlich hart. Und ich möchte ganz gerne ohne Schmerzen leben, wenn es irgendwie geht. Ne? Sag mal, Bernd, dann hat sich dein Leben ja absolut gewendet. Du warst vorher ein ganz normaler Mann, der gearbeitet hat und in dem Leben stand. Du verheiratet? Noch eine Beziehung. Du warst nicht verheiratet? Verheiratet war ich vorher mal. Ich hatte zuletzt eine Beziehung mit einer Frau, mit der ich auch eine gemeinsame Tochter habe. Und was ist aus der Beziehung nach deiner schweren Erkrankung geworden? Die ist auseinandergegangen. Die ist auseinandergegangen. Das heißt, du lebst heute alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja. Führst du ein einsames Leben? Von Freunden und Bekannten ab und zu abgesehen, aber ja, und meine Tochter halt, ne? Mhm. Gibt es da auch noch Sehnsüchte oder Hoffnungen? Oder ich sage erstmal Sehnsüchte nach einer vielleicht Beziehung wieder mal? Sehnsucht natürlich nach einer funktionierenden Beziehung, nach einer glücklichen Beziehung. Ne? Mhm. Aber das ist sehr schwer wahrscheinlich in deiner Situation überhaupt jemanden zu finden. Das ist sehr schwer. Ja. Das ist sehr schwer. Ich habe mir irgendwie abgewöhnt, ehrlich zu sein. Ich bin eigentlich ein ehrlicher Mensch. Mhm. Aber wenn ich eine Frau kennenlerne und erzähle beim zweiten oder dritten Zusammentreffen, von dieser Tüte, die mit der ich da rumlaufe, dann sagen die praktisch alle, na gut, vergiss es. Ne? Hattest du überhaupt nach dieser schweren Krankheit oder während dieser schweren Krankheit nach dem Koma schon mal einen sexuellen Kontakt mit jemandem? Einmal, ja. Und war das sehr kompliziert für dich? Ich habe mich geschämt natürlich. Ne? Mhm. Und wie ist die Frau damit umgegangen? Hat die das locker gesehen oder hast du den Eindruck gehabt, die findet das auch unangenehm? Sie hat das auch unangenehm gefunden, mit Sicherheit, ja. Klar, und dann schreckt man natürlich noch mehr davor zurück, ein weiteres Mal es zu versuchen. Ne? Richtig, ja. Gehst du auch viel raus? Kannst du das? Ich kann es mir finanziell kaum noch leisten, weil, wie gesagt, ich bin berentet. Ich zahle noch Unterhalt für meine Tochter, die ist noch in der Ausbildung. Und ist irgendwie nicht viel drin. Ne? Fällt dir manchmal die Decke auf den Kopf, dass du sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll? Ja, ich würde schon gern mal wieder rausgehen, wenn ich mir leisten könnte. Auch mal irgendwie andere Leute kennenlernen. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ein großes Problem, sind die Schmerzen, das Schmerzmittel. Richtig, und ja. Das andere ist halt der künstliche Lahmausgang. Ja. Und vielleicht, so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht gibt es ja ein Fitzelchen, ein kleines Fitzelchen Hoffnung, dass sich da was verändern könnte durch deinen Besuch in der Klinik übermorgen. Zumindest was die Schmerzmittel betrifft. Ich denke mal, dass noch eine Revision noch mal versucht werden wird. Dass ich dann irgendwann Anfang nächsten Jahres einen OP-Termin bekomme. Ja. Obwohl, das sind auch 200 Kilometer von hier, aber irgendwie kriege ich das schon gehört. Ja, das ist dann auch egal. Aber die Tüte werde ich behalten den Rest meines Lebens. Also, ich wünsche dir von Herzen, dass irgendwas noch sich verbessert in der nächsten Zeit. Ja, ich danke dir. Und damit du noch mal ein bisschen durchstarten kannst. Ja. Und vielleicht eine nette Frau kennenlernst, Bernd. Das hoffe ich sehr. Alles Gute und toi, toi, toi für den Arzttermin übermorgen. Alles klar, Domian. Tschüss, Bernd. Bis dann, ne? Jo, tschüss. Norbert, 47 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Norbert. Ja? Dein Thema. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ich wollte mal was sagen, ich habe ein Problem mit meiner Schwester. Also ich bin 47, meine Schwester ist 38. Ja. Und die ist vor 10 Jahren, ist die nach Hannover gezogen und dann später nach Duisburg. Und wir haben also im Jahr ein-, zweimal telefonisch Kontakt miteinander. Wie viele Kilometer wohnt ihr jetzt auseinander? Das sind so 400, ja. 450. Ja, und nur ein-, zweimal telefonischen Kontakt im Jahr? Ja, die ruft einmal an, wenn ich Geburtstag habe, ne? Oder so, weil sie arbeitet in einer großen Firma, sie ist Chefsekretärin. Und sie hat mich vor 4 Jahren war das lustig, hat sie mich angerufen, hat gesagt, dass sie geschieden worden ist, ne? Ja. Und ich am gleichen Tag auch, ne? Ach, das ist ja kurios. Ja. Wie gesagt, sie hat mich dann vor knapp 2 Wochen angerufen. Sie müsste beruflich nach München für ein paar Tage, ob ich da bin, ob sie vorbeikommen kann. Ja, sie ist dann abends gekommen, dann sind wir essen gegangen. Und dann sind wir nach Hause, dann haben wir noch eine Flasche Sekt getrunken zu zweit. Ja. Dann habe ich im Wohnzimmer, hergekriegt, dass sie da übernachten kann. Ja. Sie ist dann ins Bad und nach einer 20 Minuten kommt sie raus, war splitternackt. Und dann sagt sie zu mir, sie wollte schon immer mal sehen, dass ich mich selbst befriedige. Wie bitte? Das sagt deine Schwester zu mir? Ja. Deine Schwester, deine 38-jährige Schwester, du bist 47 Jahre alt, sagt zu dir, sie wollte immer mal sehen, wie du dich selbst befriedigst? Ja, und sagt, sie macht es auch gern und sie hat angefangen, sich selber zu befriedigen. Und du? Ja, ich habe dann mitgemacht. Aber ihr habt die Hände alle nur bei euch belassen? Ja. Dann haben die beiden Geschwister sich selbst befriedigt? Ja. In einem Zimmer? Ja. Haben sich gegenseitig dabei zugeguckt? Ja, ich mit meiner Schwester, ja. Ja, klar. Und ja. Dann? Und dann seid ihr schlafen gegangen? Ja, aber getrennt, ja. Getrennt, ja. Das war am nächsten Morgen, da war es so, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Und sie ist dann nach München weiter. Und sie hat mich dann unten angerufen, sie muss zurück und dann ist sie zurückgeflogen. Ja. Und sie ist mit dem Leihwagen runtergefahren. Ja. Und jetzt hat sie angerufen, dass sie wieder nach München muss. Anfang Januar, ob sie vorbeikommen kann. Und das möchte ich jetzt irgendwie vermeiden. Ne? Weil dir das letztendlich auch unangenehm war, oder? Ja. Daumen ehrlich gesagt nicht, aber ich möchte sie nicht haben, ne? Ja. Hast du eine Beziehung? Nee. Nein. Keine. Und sie hat auch keinen Freund im Moment? Nee. Wie lange habt ihr... Wie war denn der Kontakt früher? War der enger? enger, so bis zum 20. Lebensjahr, ja. Ich bin dann, ich war dann bei der Marine, also Handelsmarine, ja. Und war dann längere Zeit im Ausland. Ja. Und ich muss sagen, seit aus die Augen haben wir uns im Prinzip verloren seit 15 Jahren. Ich habe es dann zwar nur zwei, drei Mal gesehen, aber... Lange Zeit, 15 Jahre, kaum Kontakt gehabt. Also sag wie gesagt, ich habe noch zwei, drei Mal gesehen gehabt, aber die letzten 10 Jahre überhaupt nicht mehr. Ja, also ganz, ganz eingeschränkten Kontakt. Ja. Als die das zu dir gesagt hat, die kommt nackt da aus dem Badezimmer raus, ich stelle es mir richtig vor, und sagt diesen Satz zu dir, sie würde gerne dich mal onanieren sehen. Ja. Hat dich da nicht der Schlag getroffen? Ja, halb und halb, ja. Was heißt halb und halb? Halb warst du entsetzt und halb warst du auch irgendwie angemacht? Ja, ja. Weil sie hat dann angefangen, sich selber zu befriedigen erst, ne? Und na, ich habe dann mitgemacht. Mhm. Und währenddessen, war das auch so ein zwiegespaltenes Gefühl? Oder hast du währenddessen doch, ist da so dann die Leidenschaft mit dir durchgegangen? Ein bisschen Hemmungen habe ich schon gehabt, aber ich habe, wie gesagt, ich habe halt mitgemacht. Ne? Mhm. So, du erzählst es aber die ganze Zeit doch sehr, sehr gesperrt und etwas distanziert. Du hast ja ein etwas schlechtes Gewissen, wenn du daran denkst. Ja, dann fühlst du dich schon, ja. Mhm. Mhm. Fandst du es irgendwie schon erotisch oder anziehend? Ja. Aber eigentlich möchtest du es nicht? Nee. Mhm. Kann ich verstehen. Ich finde auch richtig, wenn du da einen Riegel vorschiebst. Ich weiß auch nicht, was für ein Teufel die Frau reitet, dass sie das passiert. Weil beim nächsten Mal kann es auch passieren, dass ihr dann wirklich im Bett landet miteinander. Das glaube ich nicht. Also da bin ich mir sicher von mir aus. Weil da ist bei dir die absolute Sperre, das würdest du nicht machen. Ja. Mhm. Mhm. Hast du die früher auch schon so kennengelernt, dass die schon mal so verrückte Sachen macht, dass die irgendwie so schräge Dinge tut oder denkt? Ich habe mir an ehrlich gesagt auch nichts dabei gedacht, wie sie dann am Anfang nackt reinkommen ist, weil... Nee, unter Geschwistern ist das ja wirklich kein Weil Ding. Wir haben uns ja damals auch, wir waren, da war sie so 18 oder was, da waren wir auch öfters um in der Sauna, ne? Mhm. Ja, klar. Also zusammen und dann mit, im Fitnessstudio, da hat er noch duschen gegangen, das waren so Gemeinschaftsduschen, mehr oder weniger, und da ist also überhaupt nichts dabei gewesen. Ne? Die hat früher, also als ihr noch jung wart, keinerlei Anstalten irgendwann mal unternommen, sich an dich ranzumachen? Nee, überhaupt nicht. Kannst du dir vorstellen, warum die das jetzt gemacht hat, was in der vorgeht, warum die das will und dann auch forciert hat? Also sie hat mir bloß erzählt, seit der Scheidung, also praktisch am gleichen Tag wie ich, hat sie keinen Freund mehr. Ich habe aber jetzt auch keine Freundin, seit der Zeit, muss ich dazu sagen. Ne? Und aber was die sich da dabei gedacht hat, das ist mir ein Rätsel. Also es gibt ja die, man kann das Ganze moralisch diskutieren, das müssen wir ja gar nicht. Ich finde es entscheidend, dass du eine Blockade in dir hast. Und das würde ich ganz ernst nehmen und jetzt auch ganz rigoros Nein sagen. Denn es kann ja sein, dass solche Aktionen wirklich auch euer Verhältnis, das nun nicht sehr eng ist, aber immerhin ist es deine Schwester, dass das Verhältnis dadurch sehr gestört wird oder vielleicht kaputt geht. Kann sein. Tja. Weiß ich nicht. Das heißt, du überlegst jetzt, ihr zu sagen, dass sie nicht kommen soll im Januar? Ja. Mhm. Dass ich nicht da bin oder irgendwas, oder? Mhm. Und wenn du einfach, ich meine, ihr seid ja nur sehr erwachsene Menschen, wenn du mit ihr telefonierst, sie anrufst und das zur Sprache bringst und ihr sagst, dass du das nicht möchtest, dass sie willkommen ist, aber dass du so etwas nicht möchtest? Ja, das kann ich machen, ja. Ist vielleicht eigentlich noch die klarere Haltung und Position. Du kannst ja sagen, dass dich das überrascht hat, aber dass du es nicht willst, Punkt. Das muss man ja auch dann gar nicht weiter ausführen. Ja, aber sie hat es ja auch gemerkt, dass ich das trotzdem gut gefunden habe, ne? Und das war dann praktisch... Ja, sie hat dich verführt, kann man ja fast sagen. Ne, ja. Man kann sich fast sagen, sie hat dich verführt. Ne? Und du hast es dann irgendwann ein bisschen schwach geworden und hast mitgemacht. Weil von dir aus wäre das ja nie gekommen. Nie im Leben, ja. Ich würde mit ihr telefonieren. Und wenn du dennoch Sorge hättest, dass die, vielleicht ist das ja eine sehr massive Frau, dass sie trotzdem wieder irgendwie anfangen würde, eventuell nächstes Jahr, würde ich sie nicht nach Hause kommen lassen zu dir. Ja. Hm? Und also was mich wundert, dass die ihn konfrontiert, weil sie schaut echt total super aus. Mhm. Tja. Also normalerweise müsste die am Tag 5 können die also Männer finden, ne? Mhm. Ja, vielleicht kommt das ja auch noch. Das weiß ich jetzt auch nicht, warum sie keinen Freund hat. Aber wichtig ist deine Haltung zu dieser ganzen Sache und dein Gefühl. Und dein Gefühl sagt eher nein oder nee. eigentlich nee. Sagt nee, genau. Und dann musst du es genau auch so machen, Norbert. Ja. Ruf sie an und wenn du ein schlechtes Gefühl hast, lass sie erst gar nicht kommen, okay? Okay, ja, mach ich, ja. Alles Gute. Also dann auch, ja. Tschüss. Tschüss. Mensch, was es alles gibt. Jürgen, 29, guten Morgen. Hallo? Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Hallo? Ja, Jürgen, guten Morgen, 29 Jahre. Ja, hi, Domian. Ja. Ja. Hier ist auch Jürgen. Ja, ja. Super, klasse. So. Domian, klar, es geht darum, ich bin schwul. Ja. Und ich habe jemanden kennengelernt auf so einer Line, Boyline, der wohl sehr viel Geld hat. Mhm. Und den habe ich auch getroffen. Mhm. Den kenne ich so jetzt 14 Tage. Mhm. Und er hat mir angeboten, mir Geld zu geben. Also das heißt, so ein Taschengeld will er mir geben von 5.000 Euro. Und ich soll mit ihm zusammenleben, in Anführungszeichen. Beziehungsweise, ich habe ja auch meine Wohnung dort in der gleichen Stadt. Mhm. Und ich bin aber in ihn jetzt nicht verliebt und das weiß er. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ich da eigentlich machen soll. Ob ich mich da drauf einlassen soll oder nicht. Weil, bist du bescheuert, überhaupt darüber nachzudenken? Ja, hör mal, bist du käuflich oder was? Vielleicht ja. Was machst du vom Beruf? Krankenpfleger. Ein guter Beruf. Ja. Leider verdienen die Leute nicht viel im Krankenhaus. Ja, das ist wahr. Ich habe auch eine sichere Stellung. Mhm. Tja. Ist der Mann älter als du? Viel älter? 45, ja. 45, mhm. Ja. Naja. Mhm. Und er würde dir 5.000 Euro im Monat geben oder einmalig? Nee, monatlich. Monatlich. Dafür, dass du mit ihm zusammen lebst? Da bin, sein Freund bin. Also, dass du nicht nur da bist, sondern dass du auch mit ihm im Bett liegst. Ja, ja. Genau. Ich habe jetzt den Wohnungsschlüssel schon von ihm. Und Jürgen, ich bin entsetzt, dass du da überhaupt drüber nachdenkst. Du sagst, ja, aber hör mal. Du sagst zu mir, dass du diesen Mann nicht liebst. Ja, ich finde ihn zumindest ziemlich interessant, ja. Dann bist du eine, ich sag's jetzt mal ganz provokant, du wirst dann zur Dauerhure. Hm. Ne? Das ist es. So, ich habe nichts gegen diesen Job der Hure, das sage ich jedes Mal. Aber sowas hier finde ich schon, das ist ja dann gar kein Job mehr. Du verkaufst ja dein Leben und deine Seele an diesen Mann. Irgendwo. Du würdest deine Wohnung verlassen wollen? So? Nee, das nicht. Die Wohnung würde ich weiterbehalten, mein Job werde ich auch weiterbehalten. Also das habe ich schon klar gemacht, dass ich das auf keinen Fall aufgeben werde. Und das wäre auch okay für ihn. Mhm. Aber du würdest dann jeden Abend quasi dann zu ihm in die Wohnung gehen? Ja, mehr oder weniger. Du würdest dann die Abende mit einem Mann verbringen, den du gar nicht liebst und auch nicht begehrst. Wie gefällt er dir denn äußerlich? Jein. Okay, also ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Und bist dann allzeit allnächtlich bereit für ihn. Musst für ihn bereit sein, weil er das Geld bezahlt. Mensch, diskutieren wir da überhaupt noch rüber? Und das, du kennst ihn 2 Wochen erst? Mhm. Bist du generell eher so ein bisschen, ich sag es mal auch, ich will, magst Freundlich? Du, ja, ich will es gar nicht beleidigend sagen. Eher so, nee, auf den Punkt bringt, ja. Also, ja. Es ist ja nichts anderes. Also es hat ja auch zuerst mit den Anschein. Also generell nicht, nein. Also bisher gab es solche Sachen nicht im Leben, dass man dich ein bisschen bestechen konnte, mach dies und jedes und dann kriegst du das und das. Nee. Also ja. Hast du denn so akute Geldnot? Nein, auch nicht. Aber was auch ist nicht. Denn da los bei dir? Das ist doch eine Horrorvorstellung. Du bist doch nun auch ein erwachsener Mann von fast 30 Jahren, der sich da so wirklich, es ist ja ein Verkaufen, der sich wirklich verkauft. Naja. Was reizt sich denn daran? Fangen wir so. Ja, der Stil, die Umgebung, seine Art zu leben, ja, und einfach das Geld auch. Der Stil, seine Art zu leben. Das heißt, also es geht nur um materielle Dinge. Wahrscheinlich hat er eine tolle Wohnung, ein tolles Haus, ein schönes Auto oder was weiß ich. Ja, klar, logisch. Und das lockt, er ist sehr reich. Ja, er ist sehr reich. Ja. Und das ist alles das, was dich lockt. Ja. Jürgen, du wirst kreuzunglücklich. Du wirst kreuzunglücklich. Ich könnte meine Seele verwetten, dass das so kommt. Das denke ich nämlich auch. Wenn du das jetzt anfängst, du wirst es vielleicht eine Weile machen, irgendwann wirst du dich so mies fühlen, dass du nicht mehr in den Spiegel gucken kannst. Genau. Und das glaube ich auch. Also das, ich habe auch mit einem Freund schon darüber geredet und der macht das professionell. Also ja. Das ist ja was anderes. Problem. Ja, das ist ja was anderes. Stundenweise, das was genau. Ist ja immer ganz anders, finde ich. Ja. Aber wo ist denn da der Unterschied genau jetzt? Also es kann doch wesentlich angenehmer sein, wenn man jemand hat, einen Gönner sozusagen. Mhm. Als wenn man da halt dreimal am Tag zu jemand fährt. Ja, aber du musst, der Vertrag ist ja, er will mit dir leben. Das heißt, er hat quasi einen Blankoscheck auf dein Leben, auf deine gesamte Zeit. Und das andere ist, wenn man das kann und wenn man das trennen kann, ist das ein Job, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt ein paar Mal und der Rest ist mein Privatleben. Er meint aber, wenn es halt nicht funktioniert, dann kann ich jederzeit gehen. Mhm. Also das ist kein Krampf oder sonst was, also das wäre für ihn dann auch okay. Mhm. Ja, also, gut, davon bin ich auch ausgegangen, dass er dich dann nicht einsperrt, das ist schon klar. Auch, dass ich so mein Leben zuerst mal so weiterführen kann. Also auch, aber letztendlich nur äußerlich. Innerlich führst du dein Leben doch nicht weiter. Ja, das stimmt. Ne, in dem Moment, wo du diesen Vertrag unterzeichnest, hast du kein eigenes Leben mehr. Mhm. Du lebst mit diesem Mann zusammen. Und du musst dich an ihm orientieren und wahrscheinlich wird er das auch verlangen, weil immerhin, ich rechne ja immer noch in D-Mark, bei 10.000 Mark wahrscheinlich bar steuerfrei auf die Hand. Ne? Mhm. Das ist ja nur eine Menge Kohle, da wird er auch was für verlangen. Mhm. Wie würdest du das denn überhaupt so deinen anderen Freunden begreiflich machen wollen? Da würdest du wahrscheinlich vortäuschen, dass er dein Freund, oder? Nee, also komischerweise, was ich auch nicht gedacht hätte, also bei dem einen Freund weiß ich ja, über solche Dinge das ist kein Problem. Na gut, ja, gut. Kann ich mit ihm reden. Ja. Ne? Und der rät mir ja auch davon ab. Mhm. Und der rät dir auch davon ab? Ja. Mit welcher Begründung rät er dir davon ab? Ja, das ist das Gleiche, was du gesagt hast. Also stundenweise, das ist was ganz anderes, mhm. als sich richtig kaufen zu lassen mhm. und um die Uhr letztendlich dann da zu sein. Mhm. Und denn ein Freund, habe ich das dann auch gesagt, den ich auch schon ziemlich lange kenne, auch mit dem war ich 3 Jahre dann zusammen. Ja. Und da war ich ganz überrascht, dass er gesagt hat, okay, mach das doch, du hast doch nichts zu verlieren. Das hat mich völlig überrascht. Deine Selbstachtung hast du zu verlieren. Ja, eben. Das ist es. Den Respekt vor dir selbst. Und das ist so ein hohes Gut. Das kannst du nicht aufwiegen mit ein paar puppligen 1.000 Euro. Mhm. Nein, nein. Nein, nein. Also, ich bin ganz entschieden, Jürgen. Mhm. Ich bin 100% sicher, dass du in dein Unglück rennst, wenn du das machst. Wenn du es machst. Mhm. Also, das ist meine Meinung. Denn lieber, ja gut, ich habe schon überlegt, also sich dann nochmal zu treffen mit ihm, dann, also ich meine, im Moment habe ich frei sozusagen und zu sagen, wir lassen das, also so, das geht so nicht. Ja. Also das kann ich nicht. Also ich habe mich ja nur darauf eingelassen, weil ich wollte einfach mal, weil ich auch von dem Freund dann gehört habe, so, was er da an Geld immer verdient und so. Und ich habe mir dann überlegt, mein Gott, und ich gehe jeden Tag schuften, richtig hart dafür. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, ob ich das kann für Geld. Aber du machst einen guten Job. Ja. Und das ist ehrlich verdientes Geld, wenn es auch zu wenig Geld ist, was ich so sehe, aber es ist dein Geld und da brauchst du dich nicht verschämen, sondern da kannst du ganz stolz drauf sein, dass du dein Geld so verdienst in dem Beruf und es ist gut alles. So, meine Meinung. Ich hoffe, dass du es nicht machst. Jürgen, auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Okay, danke, ja. Tschüss. Tschüss. Andrea, 36 Jahre alt, guten Morgen. Domian? Ja. Bist du da? Na, absolut bin ich hier. Gut. Mit allem drum und dran. Ja, toll. Domian, und zwar mein Problem ist, also wenn ich das zum Thema machen würde, mein Problem ist, ich würde gerne verzeihen. Trotz allem. Du würdest gerne verzeihen? Ja. Wem und was würdest du verzeihen? Und zwar meinem Ex-Verlobten, mit dem ich 7 Jahre zusammen war und er wollte mich töten. Er wollte und dich er töten? Wird jetzt im Februar, am 8. Februar wird er entlassen. Und ich möchte ihn trotz allem verzeihen, damit ich irgendwie mal zur Ruhe komme. Obwohl das Paket werde ich natürlich immer tragen müssen. Was ist denn da genau vorgefallen? Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt, ganz klar. Das ist ja normal, ja, ne? Ja. Und was ist da vorgefallen? Also er hat Drogen genommen. Ja. Und da wusste ich alles gar nicht, wie ich mit ihm zusammenkam. Und ich war ganz, ganz doll in ihn verliebt, habe mich auch ganz stark in ihn verliebt. Und und Alkohol nachher noch dazu und alles Mögliche. Und ich habe ihn auch versucht zu helfen. Und warst 7 Jahre mit ihm zusammen? Ja. Und dann ist irgendwas passiert? Was ist genau passiert, dass er dich umbringen wollte? Ja, das ist ja der Hit. Ich kam mit meiner Tochter, kam ich vom Einkaufen wieder. Ja. Und er lag bedroht und alkoholisiert lag er auf dem Bett. Mhm. So, und ich wollte meine Tochter dann für die Nacht fertig machen, wegen auch Schule und alles, ne? Mhm. Ja, und dann wollte ich auch in dem Zustand nicht bei ihm schlafen. Und ja, und dann hatte ich den Wecker in der Küche versucht zu stellen und er hörte das ab und zu piepen. Mhm. Ja, und dann fing er an, auf einmal wach zu werden, fing an, aggressiv zu schreien. Mhm. Und nur weil der Wecker piepste. Ja, ja, ja. Und dann sagte er, was ist das? Und dann sagte ich, du, ich möchte so in dem Zustand nicht neben dir schlafen. Und dann hat er gesagt, alles klar, jetzt wirst du sehen. Mhm. Und dann ging's los. Was ging los? Ja, dann ist er erst mal ganz schwerwiegend auf mich los. Hat mir ins Gesicht geschlagen, hat mir die Haare rausgerissen, hat mich zu Boden geschlagen, hat mich gewürgt. Und dann lag ein großes Schlachtermesser auf der Arbeitsplatte. Und dann hat er gesagt, sagte er noch zu meiner Tochter, und jetzt wirst du sehen, wie es ohne Mutter war, ist. Wie alt war das Kind? Wie alt war das Kind damals? Die kleine Jacqueline war damals zu der Zeit 9. Warte mal. Warte, 9, kurz vom 10. Lebensjahr. Und die hat das alles mit angesehen? Die ist rübergelaufen zur Nachbarin und dann ging das los mit dem Schlachtermesser. Ja. Und dann ist er auf mich los. Und hat er dich mit dem Messer auch verletzt? Aber wie? Aber wie? Aber wie? Wohin hat er gestochen? Er hat erst in den Unterschenkel, hat er, und vor allen Dingen der Hit, wie ich darauf reagiert hatte. Ich hatte einen Leggings an und schlitzte mir dann den Unterschenkel auf. Und ich sah nur das Schienbein und die riesengroße Klaffwunde. Mhm. Und er guckte mich nur ganz blöd an und ich sagte nur, Igitt, wie sieht das aus? Was hast du getan? Mhm. Und er, ja, und jetzt geht's weiter. Dann stand er über mir mit dem Schlachtermesser und sagte, Sohn, jetzt gebe ich dir alles. Und war Richtung Herzgegend. Mhm. Und aufgrund dessen, weil ich versucht hatte, das abzublocken, hatte ich mir dann den Finger fast abgeschnitten, weil ich da reingegriffen habe, weil ich wusste, er will mir in die Brust reinstechen. Du hast mit dem Finger das abgewehrt. Ja, also ich bin mit der Hand habe ich versucht, das abzublocken. Ja, ja. Und hast dir den Finger schwer verletzt? Nein, aber der Finger war fast abgewiesen und die Hand, also bis in die Mitte. So, und bin ich aufgestanden. Ich habe psychologisch nur auf ihn eingeredet. Es kam überhaupt nichts an. Ich habe immer gesagt, Schatz, ist doch gut. Lass mich eben unterbrechen. Während diese Dramen da stattgefunden haben, war deine Tochter rausgelaufen zur Nachbarin. Ja. Und die hatte währenddessen dann schon die Polizei benachrichtigt. Ja. Ja. Ja. Und ja. Kamen die schnell? Nein. Nein. Nein. Nein. Und du hast es durch Reden geschafft, ihn dann wieder zu besänftigen. Obwohl du währenddessen schon schwer verletzt warst. Noch nicht ganz. Also der war ja so im Wahn gewesen, der Typ. Mhm. Und nahm er mich noch, weil er mitkriegte, okay, gleich wird wohl die Polizei kommen. Mhm. Dann nahm er noch meinen Kopf und hat ihn auf den Schrank gehauen, dass ich auch eine Platzwunde dann hinterm Ohr hatte. Und dann sagte er nur so, und wenn jetzt gleich die Polizei kommt, sagt er, dann ist sowieso endgültig Schicht mit dir. Mhm. Da ließ er von mir ab und guckte dann nur noch aus dem Fenster raus. Ja. Und du hast in dieser Zeit natürlich die absolute Todesangst gehabt, ne? Ja. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Und es kam dir vor wie Wochen wahrscheinlich, bis die Polizei dann da war. Es war auch zu lange. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen, weil du sehr, sehr, sehr schwer verletzt warst? Ja. Erstmal hat er die Tür aufgemacht und wollte die Polizisten abwimmeln. Mhm. Und die haben sich aber Gott sei Dank darauf nicht eingelassen und wollten mich sehen. Die sah mich nur, Blut überströmt. Ja. Und haben gleich gesagt, und in Handschellen. Aber raus. Andrea, zu was ist er verurteilt worden? Zu wie lange? Ja, pass auf, Domian. Das ist es ja. So, er hatte davor schon einen Menschen umgebracht. Er war ein Jahr schon auf Haftprüfung draußen gewesen. Mhm. Ja, wir sind ja auch groß durch die Medien gegangen. Andere, ich möchte jetzt aber nicht sprechen über schlechte Medien. Kleine Bitte an dich. Es ist sehr kompakt zu erzählen, weil die Sendung gleich rum ist. Ja. Er war also vorbestraft, er hatte schon einen Menschen umgebracht. Vorher. Ja, zu wie vielen Jahren ist er jetzt wegen der Tat an dir verurteilt worden? Für mich nur? Alleine nur für meine Tat? Ja. Also es war ja auch irgendwo ziemlich geplant. weil er hatte Tage, wochenlang schon immer irgendwas in sich drin gehabt, weil er sich gesagt hat, okay, ich mache hier mit allem klar, ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und er hat für meine Tat alleine nur ein Jahr. Ein Jahr nur? Und 4 Monate bekommen. Und für alles andere, was da noch so im Hintergrund war, wie lange war er jetzt im Knast? Er ist immer noch. Er ist immer noch, aber er kommt bald raus, sagst du. Am 8. Februar. Ja, wie lange war er insgesamt im Knast? 3 Jahre. 3 Jahre. Und aufgrund dessen, weil unsere Justiz ja so wunderschön und so, so herrlich ist. Okay. Die Grundfrage ist jetzt bei dir. Ja. Kann ich diesem Mann oder will ich diesem Mann vergeben, verzeihen? Ja. Was würde denn vergeben und verzeihen für dich bedeuten, wieder Kontakt mit dem zu haben? Ja, das wollte ich dich ja gerade fragen. Andrea, ich muss gar nicht lange jetzt weiter mit dir reden. Nein. Weil er wird sich wieder bei mir melden. Nein, nein, nein. Wenn du die Größe hast, diesem Mann das für dich innerlich zu verzeihen, ist es sicher gut und es wird dir auch einen Frieden geben. Aber ich hab nicht abgeschlossen. Ja, das ist das. Aber lass die Finger von diesem Mann. Lass ihn aus deinem. Er soll nicht mehr in dein Leben eintreten. Vergib ihm, wenn du das kannst, das wird dir gut tun. Aber er soll wegbleiben von dir, weit weg. Das ist meine Auffassung. Das sage ich dir jetzt in aller Schnelle. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist das für mich so eindeutig. Ich möchte aber trotzdem, dass du noch mit meiner Psychologin verbringst. Unbedingt. Ja, das unbedingt. Das ist Anna. Du legst auf, Anna ruft dich gleich an, die hat das Gespräch mitgehört und die wird ihre Meinung dir auch noch sagen. Ja, das ist nett. Das brauche ich. Liebe Andrea, alles Gute. Aber meine Meinung hast du gehört. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ich danke dir, Domian, das kann ich gebrauchen. Und ich wünsche dir auch alles Gute, ja? Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, Domian. In der Technik, Michael Jansen. Und unser Thema Schattenseiten der Prostitution gibt's übermorgen. Morgen sind wir nochmal mit einer freien Themennacht hier bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. 1 Uhr, ich freue mich auf euch und sage jetzt eine gute Nacht und schöne Nacht. Tschüss.